Wien 2, Heidgasse 1. Wohnung von Sarah Stella Kubs. Unsere geliebte Mutter Sarah Stella Kubs, verheiratete Lerner, wurde am 27.01.1912 geboren. Aus ihrer Ehe mit Friedrich gehen zwei Kinder hervor. Trude, geboren am 25.03.1934, und Peter, geboren am 8.02.1939. Wir waren eine ganz normale Familie, bis am 12.06.1941 die Gestapo erschien und unsere Mutter anhand von Anzeigen einiger Hausparteien, Auslandssender zu hören, verhaftet hat. Diese Hausparteien waren sogenannte Freunde. Zu dieser Zeit war Peter 1 Jahr und Trude 6 Jahre alt. Unsere Mutter wurde am 16.09.1941 verurteilt und kurz darauf nach Auschwitz deportiert, wo sie am 31.12.1942 durch Gas zu Tode kam. Dadurch hat sich unser Familienleben grundlegend geändert. Wir kamen in Kinderheime und unser Vater musste bald darauf einrücken. Unsere Mutter hat versäumt, ihre Kinder und Kindeskinder aufwachsen zu sehen. Unsere Familie besteht heute aus 2 Enkelkindern, Anita und Gabi, 3 Urenkeln, Sabine, Christian und Sascha, und 3 Ururenkeln, Denise, Lukas und Mark. Stella wird bis heute von ihrer Familie, die sie nie kennenlernen durfte, die sie aber immer im Herzen trägt, sehr vermisst. Du fehlst uns sehr. Trude Nowak, geborene Kubs.